es ist ein unendlich langer Weg, voller Geröll und voller Dreck. Jedoch ich weiß, dass er mich wirklich zu dir führt. Es ist ein unendlich schwerer Ritt, doch die Erwartung.